alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und halt auf den Tisch. Und zur Not ziehst du halt deine Karte zisch. Alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und tanz auf den Tisch. Und zur Not ziehst du halt deine Karte zisch. Wir schreiben heute den 5.9. und wir halten Ausschau nach geilem Reuten, Leuten. Bei ihm tun wir erst, wenn wir 22 Timos haben. An den kann dich Marcel dann erlaben. Ha! Und die Mädels müssen ihm einen pusten. Davon kriegen die meisten vielleicht einen Husten. Denn wir in Houston haben damit viele ein Problem, die nicht wie er auf sexuelle Freiheit stehen. Deshalb verstehen wir uns so gut mit ihm, weil er ehrlich ist und gerne Schnitzel frisst. Mit List und Glück, der schlägt sich Mac durchs Leben. Mach ruhig weiter so, wir wollen noch mehr von dir erleben. Alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und tanz auf den Tisch. Und zur Not siehst du halt deine Karte zisch. Alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und tanz auf den Tisch. Und zur Not siehst du halt deine Karte zisch. Mit Marcel kann man über jeden Scheiß voll lachen. Er fährt stehen und voll verrückte Dinge machen. Er ist unser Party-King, unser Party-Hit. Er macht jeden Spaß einfach immer mit. Deshalb, ja, bin ich froh, ihn zu kennen. Weshalb, ja, die Gründe kann ich euch nicht nennen. Er macht all den Müden munter. Mit ihm wirkt das Leben wirklich einfach runter. Wie in der Villa kunterbunt läuft sein Leben nicht ganz so rund. Denn mit seinem Kessenmund bringt er viele zum Beben. Und wer es nicht glaubt, der kann was erleben. Alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und tanz auf den Tisch. Und zur Not ziehst du halt deine Karte zisch. Alles Gute wünschen dir, Rudi, Basti und Hacke. Und wir hoffen, du behältst deine kleine Macke. Nur auf die Kacke und tanz auf den Tisch. Und zur Not ziehst du halt deine Karte fisch. Eine Zichte für mich. Und ich sitze hier auf dem Dach. Bist du gerade dicht hier oder was? Du durchgefickte thailändische Teehaushure. Sag mal, Andreas, schuldet dir Marcel nicht noch 35 Mark? Ach ja, ey, du unbrauchbarer Speckwürfel, du, ey. Viel Glück zum Lichtgeburtstag für dich, für mich. Viel Glück zum Lichtgeburtstag für dich, für mich. Sag mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Bundeskanzler Kohl und einem Elefanten? 13 Kilo.